will nicht arbeiten. Ich will nicht arbeiten. Ich will nicht arbeiten. Ich will nicht arbeiten. Ich will nicht arbeiten. Ich will nicht arbeiten. Ich will nicht arbeiten. Ich will nicht arbeiten. Ich will nicht arbeiten. Ich will nicht arbeiten. Das merkt man nachher nicht, ob der gut ist oder nicht. Trinke ich meinen Wein, setze mich hin oder leg mich hin. So, und dann gucke ich Fernsehen. Ja, was soll ich anders machen?